Leo Gladbach, Illinois, 2016, 9. April, 9 Uhr morgens. Sehr geehrter Mr. Vernon, wir akzeptieren, dass wir einen ganzen Sonntag für alles, was wir falsch gemacht haben, früh aufstehen mussten. Aber wir halten Sie für verrückt, dass Sie uns einen Beitrag schreiben ließen mit dem Thema »Wer bin ich?« Weil Sie uns doch so sehen, wie Sie uns sehen wollen. Mit einfachen Worten nun das, was wir über uns herausgefunden haben. Jeder von uns ist ein Christian. Ein Angelo. Ein Ansgar. Ein Bo. Ein Marek. Und ein Sven. Beantwortet das Ihre Frage? Mit freundlichen Grüßen, der Frühstückspunkt. Schön, hast du das gemacht. So, jetzt werden wir gefragt. Das war schön. Oh, das war so toll. Ja, können wir das können wir nochmal? Ich möchte nochmal die Katze kotzen sehen. Ich glaube, Ansgar hat gestottert, wir müssen es nochmal machen. Hey, er soll so sprechen wie immer, also passt das. Stottere nie. Wir kommen aber erklär doch mal den Kontext dieser schönen Einleitung. Warum reden wir über Frühstück? Pimmel. Frühstück, ja, das ist ein gutes Tag. Leute, was habt ihr auf eurem Tisch? Ich würde am besten mal anfangen wollen. Bei mir steht ein doppelter Kaffee, das heißt zwei Pads aus meiner Kaffeemaschine. Ein Stück Ciabatta-Brot aufgeschnitten. Darauf ist meine patentierte Thunfischcreme mit Zwiebeln. Und ein Gürkchen oben drauf. Das Patent will ich sehen, jetzt. Wo übertreibt ihr das mal, wenn wir uns zum Frühstücken treffen? Ich habe das gepostet in unsere WhatsApp-Gruppe, weil wir fresh und modern sind. Oh yeah. Und keinen Bock haben, Kosten für Textnachrichten zu zahlen. Ja. Ich habe das Bild nicht angesehen. Ja, schade. Ich habe mir das auch nicht angeguckt. Ich guck mein Essen im Internet. Ja, deswegen, an. Deswegen bist du. Wir sitzen doch eh alle am Tisch, das ist doch egal. Deswegen respektiere ich dich, aber du bist ungebildet, weil du nicht weißt, was ich auf meinem Tisch habe. Leider ist das ein Fakt. Ja. Aber was? Weißt du, die Sache ist die, weißt du, Bilder von Essen sind wie beschriebene Filme. Okay. Das ist doch scheißegal, wie das aussieht. Ich dachte, das schmeckt. Aber nicht. Das ist richtig. Das ist irgendwie ist nichts Bullshit. Ey, von da ich herkomme, zahlen die Leute richtig viel für sowas. Ja, weil die nicht wissen, dass das eigentlich nicht so viel kosten muss. Hey, ich lass dich gleich zu Ende reden, aber bevor das muss ich noch sagen, was ich zum Frühstück habe. Okay. Und zwar eigentlich nur eine ganz simple Schüssel Früchte-Müsli mit Honey-Nut-Cornflakes gestreckt. Siehst du, genau das ist das, was ich meine. Das sieht aus wie Aas, aber es schmeckt super gut. Weil ich habe nämlich auch einfach nur eine Schüssel Frühstücksflocken gemobst. Stand bei Angelo da irgendwie im Schrank rum und da dachte ich einfach, ich nehme mir das. Ja, das ist ja vollkommen okay, feel free. Ja, also ich hab hier ein Brot mit so Salamischeiben drauf, was ich mir vorhin gemacht habe. Und wenn der Ansgar so freundlich wäre, mir eben noch den spanischen Orangengeschmack Fruchtquark von Weihenstephan, Katsching, rüberzureichen, dann ist mein Frühstück komplett. Liebe Weihenstephan. GmbH und Co. KG. Wir haben nicht die Intention gehabt. Angelo, du hast ja vorhin ein Eigentor geschossen, als du behauptet hast, dass du nicht sehen kannst, wie mein Frühstück aussieht, weil ich habe dir gesagt, ich habe ein WhatsApp-Bild geschickt. Das Spiel, dass wir alle an einem Tisch sitzen, funktioniert hier nicht mehr. Ja, nein, wir haben einen so ganz langen Tisch. Du hast diesen GM-Schirm vor deinem Frühstück. Ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal einen GM-Schirm vor mir aufgestellt habe. Lieber Winterkampagnen-GM. Hey, sorry, aber... Zweites Eigentor. Ich hab meinen GM-Schirm immer dabei, weil ich nicht will, dass ihr seht, wie mein Essen aussieht. Mhm. Mal kurz rüber gucken. Ich hab meinen GM-Schirm immer dabei. Ja, immer. Immer. Was hast du denn zum Frühstück? Und Sven, was futterst du? Ein stinknormales Toastbrot. Mit Wurst. Du Mörder. Klein, aber fein. Ja, bei mir gab's das auch, bis wir ein bisschen doch gewartet haben damit. Deshalb geht's bei mir gerade bloß den schönen großen Kaffee noch, die Reste davon. Und ich müsste jetzt mal werfen für ein nettes Gerste-Auswahlprodukt. Das ist nicht Ich hab richtige Würfel hier. Ich habe jede Menge auch einen Würfel hier. Gerade geworfen. Was brauchst du? Und das hat mir gegeben, was ich nicht wegtauschen will, ein Bier, was ich nicht aussprechen kann. Bevor gewürfelt wird, ich sage, es ist eine 4. Nein, es ist eine 5. Nein, es war eine 5. Wow. Oh yeah, get out, bitch. So, jetzt muss ich ein bisschen fragen an die mehr polnische Fraktion, wie man denn das ausspricht. Żywiec. Deutschland. Żywiec. Deutschland. Dann gibt es Żywiec jetzt. Żywiec heißt so viel wie lebendig. Oder yes. Leben. Mhm. Ah, das heißt, da sind lebende Hefekulturen noch drin? Genau. Ja, richtig. Das ist quasi das Pendant zum deutschen Heber. Weil Hefe lebt. Ja, was soll man... Das lassen wir mal so im Raum stehen. Hefe lebt. Lang lebe Hefe. Lang lebe Hefe. Rein für die Mal hoch. Oh nein. Hashtag gib auch, gib auch Hefe eine Chance. Boah, in anderen Ländern ist es Black Lives Matter und bei uns Hefe lebt. Ja. Hey, von Themen und so für drüber reden. Ich bin da an eins gekommen, das möchte ich erstmal sofort ansprechen, weil das einfach sich so richtig schön an eine ältere Folge von uns orientiert. Weil könnt ihr euch noch an die erinnern, wo es ein bisschen traurig und witzig um mit Tieren ging? Traurig. Wir hatten schon viele Tiere. Wo wir erstmal um den Delfin hatten, dann, dass jemand ja scheinbar mit Alligatoren um sich wirft. Oh ja, die habe ich und gehört, da war ich glaube ich nicht dabei. So. Und jetzt gab es eine schöne Neuigkeit, die sehr, sehr ähnlich darin ist. Man möchte es fast einen Nachahmetäter nennen. Hm. Nämlich, was hat er geworfen? Moskitos. Eine 13 Fuß lange Python in einem Sushi-Restaurant. Fuck, Alter. Okay. Mörder. Fuck. Ja, und dann, nachdem er schon abgemahnt wurde, for brandishing a smaller snake shortly beforehand. Oh boy. Ist es nicht toll, was Leute im Restaurantgeschäft machen mit Tieren da? Mhm. Ja, ich gehe auch ständig in Restaurants. Zum Beispiel Essen. Richtig. Aber das ist mittlerweile Tiere. Auch so eine exotische Art des Erlebnisses dort. Ist das wenigstens 10% Trinkgeld? Kommt drauf an, wie lang war die Schlange nochmal? 13 Fuß. Ja, das sind sogar 12. Das ist 12% sein. Hiroshi Motahashi. Respekt, Mann. Krasser Typ. Also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ganz schön viel Schlange. 13 Fuß. Shit. Zwei Kerle. So ziemlich. Da kommt drauf an, wie lang die Kerle sind. Durchschnittsgroße Menschen. Ja. Ansgar, du trinkst gar nichts. Ich höre dich nicht schlürfen. Nee, ich hab doch Cornflakes. Für das Protokoll, das war ich nicht. Danke, Sven. Das war gut, dass ich das nicht war. Mhm. Drittes Eigentor. Nice, Angelo. Läuft. Dass andere Leute einfach bezichtigen, dass sie irgendwas getan haben, was sie gar nicht getan haben. Sehr gut. Danke. Danke, Stevie. Vielleicht sollten wir aufhören, bei schlechtem Licht mit Sonnenbrille zu essen. Du bist doch der Einzige, der hier eine Sonnenbrille trägt. Gib mir die Margarine. I wear my sunglasses at night. So das war auch so schlimm, wie ich die eine anziehe und sofort alle Leute sich beschweren. Was ist das für eine Scheißbrille? Ja. Ansonsten ein Thema, oder soll ich weiter? Hab ich. Echt? Wow. Jetzt kommt's. Wow. Ich hätte auch noch was von meinem Skandalblock. Von deinem Skandalblock? Ja, also da wo meistens Verschwörungsgeschichten und fiese Dinge auftauchen. Oh, ich mag Verschwörungsgeschichten, hau raus. Achso, du meinst Facebook. Nein. Nee, ich hab nur gesagt, ich hab ein Thema, aber ich will es jetzt nicht ansprechen. Haha, ich bin gerade zu köstlich. Oh, ein Frühstückstroll. Du harter Typ. Ich bin am Essen, komm. Ich habe gerade die geistigen Kapazitäten, weil ich noch meinen Kaffee nicht ausgetrunken habe. Ich weiß nicht, ob das nicht eine Nachrichtenente ist, weil die ist vom 1.4. Könnte sich also um einen Scherz handeln. Das ist ja auch nur Tesla hat ihr Modell, in der Theorie also so. Tesla Motors hat ihr Modell 3 vorgestellt, das 31.000 Euro Massenmarkt-Auto. Mhm. Für die breite Bevölkerung erschwinglich. Klingt erstmal voll normal. Ich habe so einen Tesla-Wagen bei mir auf der Arbeit gesehen. Weil da, wo ich arbeite, haben wir so ein Gelände, das sich sehr gut dazu eignet, um mal eine Strecke von einem Kilometer mal runter zu rasen. Einfach mal auszuprobieren. Das hat hier so ein Tesla-Sportwagen gehabt, Konzeptwagen. Und wir saßen so bei der Frühstückspause, haben uns das angesehen. Das ist dann so ein Sportwagen, der dann so von 0 auf 100 in weniger als 4 Sekunden schafft. Und er macht keinen Lärm dabei. Das ist creepy, das ist scary. Ich will nicht davon getroffen werden in der Nacht. Ja, Beschleunigung soll die richtig gut können, die Dinge. Oh ja, du siehst nur so ein Swoosh und dann ist er weg. Und es ist ja nur der Wind, der gegen die Karosserie schlägt, dass du hörst, dass sich was bewegt. Aber der Wagen ist still und ich so, scheiße, das Batmobil ist, es funktioniert. Nein, nein, Batmobil muss laute Triebwerksgeräusche machen. Ich war noch nicht ganz fertig. Ja, bitte, der Wagen soll fertig sein Ende 2017. Aber wie es hier steht, man kennt ja Tesla Motors Hang zu Verspätungen, ... So, der Chef allerdings nimmt das recht humorvoll und sagt, er ist sehr zuversichtlich, dass der Wagen bis Ende nächstes Jahr fertig wird. Soll 31.000 Euro kosten. Modell 3 hat in der Basisvariante eine Reichweite von ca. 345 Kilometern pro Batterieladung. Alles cool. Und wie lange braucht es, um die Batterie wieder aufzuladen? Das steht hier nicht drin, aber er soll von 0 auf 100 in knapp 6 Stunden, in knapp 6 Sekunden soll er beschleunigen. Fünfsitzer, Glasdach, das ist Standard. Binnen 24 Stunden gab es verzeichnet 115.000 Vorbestellungen. Ja. Eine Mindestanzahl von $1.000 ist aber nötig dafür. Ich bin nicht einer davon. Genau. Keiner von uns ist einer davon. Nein. Keiner einer. Müssen wir dafür nicht anfangen, unsere Fürze zu riechen aus Gläsern? Nee, das ist nur, wenn du Hybrid fährst. Ja, mein Fürze reicht auch 100 Stundenkilometer auf 6 Sekunden. Nein. Beschleunigung von 0 auf 100 in 6 Stunden. Ah, das wissen ja die Zuschauer, das wissen ja nicht die Zuhörer, aber ich gehöre ja zu diesen merkwürdigen Menschen, die, wenn sie furzen, man es nicht riechen kann. Ja, ich weiß schon. Ja. Danke für diese tolle. Ich hab meinen Kaffee noch nicht leer. Was wollt ihr von mir? Hör auf damit. Oh, Mann. Was ich von dir will, die Butter. Weiß eigentlich einer, wie sind denn die Preise jetzt pro Kilometer für Tesla und so einen Scheiß im Vergleich zu Benzin? Boah, da fragst du was, ey. Ja, keine Ahnung. Das Letzte, was ich von den ganzen E-Autos gehört habe, ist nur, dass die nicht das erreichen, wofür sie eigentlich angeworben werden. Alle. Ja, weil die Sache ist, wir heizen ja auch nicht mit Elektroheizungen, weil der Strom teurer ist als alternativ mit Gas oder so. Und dass es dann beim Auto funktionieren soll, ist irgendwie... Ja, ist dann halt. Da redest du mit uns gerade in der richtigen Runde. Günstiger ist es vermutlich nicht, aber naja, ein E-Auto fahren die meisten Leute wahrscheinlich auch eher aus Umwelt-Dings. Möchte gern gründen. Also der Strom muss auch irgendwie produziert werden. Aber wo wir gerade bei Autofahren sind, jetzt auf dem Markt zu haben von Atlas Games, das Brettspiel oder Kartenspiel Fast and Vertagen. Nein! Fast and Vertagen? Nein! A Game of Cthulhuid Street Racing? Mhm. What? Es ist ein Kartenspiel, bei dem du halt dein Fahrzeug managen musst und alles hat ein unterliegendes Thema von Fast and the Furious, wie wir es ja kennen. Dips auf Mitsubishi. Nein, gibt's wahrscheinlich. Ich glaube, die werden halt andere Namen natürlich benutzen, aber ich bin hyped dafür. Ich habe die Karten gesehen. Das Artwork ist nicht das Beste, aber es dient dem Zweck. Und du kannst, wie laut der Beschreibung, halt richtig coole Sachen haben, wie perverse Bobbleheads. I don't wanna live on this planet anymore. Und du hast statt einer Lachgas-Einspritzung hast du eine Hypnos-Oxide-Einspritzung. Okay. Das erinnert mich ein bisschen an Have a Nice Day. Das kennt einer noch das Spiel? Sorry, da steht aber Climb aboard your cycle of self-doubt. Wie ist das Spiel? Have a Nice Day. Sag mir nichts. Das war ein tolles altes Rennspiel, wo du auch Waffen und so auf deine Autos dann klatschen konntest und da gab es doofe Upgrades wie ein Bleifuß. Du hast wirklich bloß einen verdammten Schuh aus Blei gekauft, den du dann auf das Gaspedal legst. Was? Have a nice day? Was? Racing Game? Have a nice day. Du hattest auch für eine Tarnkappe. Das war diese Toiletten Toilettenrollen, Häkelsachen, die du dir hinten auf deine Rückbank setzt, damit es aussieht, als ob du ein Rentner wärst. Shit, ey. Also, das ist aber ein lustiger Name für Carmageddon. Ich hatte auch erstmal Carmageddon im Kopf und ich dachte so, er verwechselt es vielleicht gerade, aber nope. Ich habe an Death Rally gedacht mit Waffen und Upgrades. Also Autos und Upgrades und Waffen und so. Also so, was gab es denn da für Waffen? Gatling Gun, Haftminen, es gab Ölwerfer, nur zwei gute Rennspiele in der gesamten Geschichte der Rennspiele. Und das eine ist Destruction Derby für die PS1 und das andere ist Road Rash. Ansgar, tu nicht so, als ob du nie Mario Kart gespielt hättest. Also, man kann ja viel über Nostalgie sagen, aber wir können uns in einem Punkt einig sein. Mario Kart ist nicht gut gealtert. What the fuck, du hast die Wii U-Version nie gespielt, die ist so gut. So gut. Das ist nicht gealtert. Die ist ja auch nicht gealtert. Ist mir auch scheißegal. Ich rede davon, wir reden von Mario Kart. Trink ja. Erstes Eigentor, Bro. Ist beschissen. Ja, okay, weil du da zwei Spieler hast, ja, aber ich rede gerade davon, wie gut Mario Kart ist. Das Franchise ist gerade über Mario Kart Wii U. Aber Mario Kart, für, also Super Mario Kart für Super Nintendo, ist ein Kackspiel gewesen. Ich möchte mit dir einfach nicht mehr reden. Ich möchte mit dir einfach nicht mehr reden, das möchte ich jetzt mal so. Super Mario Kart 8 für Wii U oder was auch immer. Wen guckst du gerade an, Sven? Super Mario Kart, ist es nicht mehr? Du hast gesagt, dass es keine guten Rennspiele gibt. Das. So, Ansgar hat damit leider komplett allen Nerdcred verloren. Ja, und tut uns leid, das gehört zusammen. Und abgesehen davon gab es noch Crash Team Racing. Das hat richtig gut gealtert. Und Diddy Kong Racing, Mann. Das ist mir zu langsam, muss ich ehrlich sagen. Ich hab da ziemlich viel Spaß mit gehabt. Nee, hat sicher, ich find's zu langsam. So, wenn du fliegst oder mit diesem scheiß Ponton da rumfliegst, so. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich schnell bin. Ich fand diese komischen Elefanten gruselig. This is for you. Ja. Oh Gott. Nerds. Nee, diese Spiele habe ich nie gespielt. Du hast ja auch gar kein Spiel gespielt. Geh wieder zurück zu deinem Skyrim. Aber neben neuen Brettspielen... Ich habe seit Monaten kein Skyrim mehr angefasst. Sven zockt das doch die ganze Zeit. Ich habe ja Neuigkeiten über ein was anderes Neues, was kommen soll, wo Amerikaner eine tolle Erfindung hatten. Wieder. Und ich schicke euch mal ein Bild dazu und was ihr davon haltet. Und ich glaube wenigstens... Trump-Adler. Nein. Kann aber vielleicht von Trump-Supportern gemacht werden. Das wollte ich auch letzte Woche schon ansprechen. What the fuck? Es sieht aus wie ein Smartphone, was irgendwie ein bisschen am Arsch ist. Ja. Ist aber eine Pistole mit zwei Kugeln. Wow. Derringer. Boah. Sehr cool. Ja, auch, hier seht ihr, wie die aufgeklappt ist. Ja, das ist okay. Super. Oh shit, ja, okay, wow, das ist einfach so, ey, ich hab ein Smartphone in der Hand, ich klapp einfach die eine Hälfte runter und das ist der Griff und dahinter verbirgt sich der Abzug und alles. Mit Laserpointer! Yep. Ey, yep. Wie fies ist das denn? Und Taschenlampe! Hm. Alter. Ja. Das Ding ist fies. Das Ding ist richtig viel. Es ist richtig tödlich. Und wenn du auch nur zwei Sekunden drüber nachdenkst, weißt du, was für Probleme dahinter stecken. Ja, yep. Spätestens am Flughäfen dürfen wir keine Smartphones mehr in die Dings mitnehmen. In die Flugzeuge. Mhm. So. Und die Begründung, warum der Entwickler darauf gekommen ist, das zu machen. Ja, weil er in einem Restaurant saß, seine versteckte Waffe dabei hatte, ein Kind das gesehen hat und Angst hatte. Und oh, das wollen wir ja nicht, dass Kinder Angst haben dafür, dass ich mit einer Waffe ins Restaurant reingehe. What? Richtig. So ein Bullshit, ey. Warum hat er seine Waffe überhaupt nicht genommen? Richtig, dann hör auf, Waffen zu tragen und bau nicht Waffen, die jedem anderen einfach nur ans Bein pinkeln. Ja. Also ich find, an der Stelle sollten wir ganz klar hervorheben, ey Leute, Waffen dabei zu haben, die am Mann zu tragen und damit in der Gegend rumzuspazieren, ist... Es macht euer Leben nicht sicherer. Es macht auch das Leben der Leute um euch herum nicht sicherer. Aber das sind halt eher das Gegenteil der Fall. Aber Angelo, ich habe doch das Recht, Waffen zu tragen als Bürger aus Amerika. Ja, das stimmt. Also nehme ich das auch. Du hast das Recht. Aber das Recht verpflichtet dich nicht. Nö, davon reden wir auch überhaupt nicht. Aber hey. Womit sollen wir uns sonst vor dem König von England schützen, wenn der hierher kommt, dorthin kommt? Keine Ahnung, mit Twitter, was weiß ich. Nein, eine Waffe wie diese erhöht nicht die Sicherheit, es erhöht nur die Anzahl an Personen, die unbemerkt eine Waffe tragen in deiner Umgebung. Ja, es sind nur zwei Schuss, also... Es reicht, um zwei Menschen zu töten. Richtig, ich wollte gerade sagen. Je nachdem, wie die Menschen oder stehen, reicht es auch, um mehrere Menschen zu töten. Oder wenn du 360 No-Scope bist, dann kriegst du sogar drei damit tot. Weil der eine Header geht durch den anderen durch und mit dem Smartphone. Den harmlosen Passanten. Ich will bloß den Kerl sehen, der irgendwie versucht, Amok zu laufen mit 15 von den Dingern. Sich so rum. So Wegwerf-Handys. Ja, ich bin Smartphone-Verkäufer. Natürlich habe ich deswegen so viel davon dabei. Hier, das neueste Modell. Du willst keins meiner Smartphones kaufen. Bam! Ich will gar nicht darüber nachdenken, ey. Gehst in so einen Handyshop, so, ja, dieses Modell. Ja, okay, fängt an auszuklappen, ist es eine Waffe. Sie wissen, dass hier ist ein Waffenladen. Ich nehme zwei. Das neue iPhone. Boah, vor allem, das ist ja ein Smartphone mit zwei Kugeln, aber das Modell, das neue Modell von Huawei, das hat sogar drei Kugeln. Ja. Stell dir vor, halbautomatisches Gewehr machen die jetzt auch noch aus den Smart Tablet-Handys, wie hießen die nochmal? Fablets, was? Fablets, ja. Eine Fablet-Waffe ist jetzt halt eine Uzi. Entschuldigung, wer von euch hat Perfect Dark gespielt? Ich. Laptop? Ja. Siehst du? Vor allem der Laptop war geil, den kannst du auch so aufstellen, wird er aus einer Sentry. Das Beste aus beiden Welten. Perfect Dark, hier Joanne war schon vorher für euch da. Drop the phone, drop the mic, was auch immer. So, was sagt ihr, wie lange dauert das, bis die Comlink-Pistole in das Shadowrun-Regelbuch kommt? Kannst du es schon so machen. Also du kannst ein Comlink auf eine Pistole installieren, das sieht's aus. Wenn ich meine Magnum an mein Ohr dranlege und telefoniere... Kannst du hingehen und kannst echt eine Pistole in dein Comlink reinpacken. Nee, andersrum. Ich mach meine Waffe zu einer Pistole, also meine Pistole zu einem Comlink und lege einfach mal meinen Magnum ans Ohr. Der Vorteil dieser Smartphone-Pistole ist, die Kamera funktioniert trotzdem wirklich. Wow. Du kannst direkt im Anschluss ein Bild von deinem Opfer machen. Ich wollte gerade sagen, du kannst so direkt so dieses Hey, weißt du, ich habe gerade erfolgreich selbst verteidigt. Ich habe zweimal ins Gesicht geschossen. Hier, Snap. Das ist nur zum Snapshots machen, genau. Oh Gott, so wie Cassie Cage aus Mortal Kombat X, die dann ein Foto macht, wenn sie ein Fatality geschossen hat. Ja. Also jetzt mal ohne Scheiß, die Möglichkeiten, die sich da für uns jetzt gerade humorvoll gestalten, wie wir darüber reden. Boah, tja. Ekelhaft. Ich find's einfach nur ekelhaft, auf was für scheiß Ideen Leute kommen. Ist so dieses, ich gehe in dieses Restaurant, ich möchte auf jeden Fall eine Waffe dabei haben, weil der IS, der ist auf jeden Fall hinter mir her und möchte mich töten. Und das Kind erschreckt sich aber davor. Also, ja, fuck, ich verkleide meine Waffe wie ein Handy. Oh, ich find's einfach nur abartig. Ich weiß nicht, wie ich das anders betiteln soll. Ja, es ist nicht... Das ist Amerika. Na, das ist auch eine gute Betitelung, ja. McDonald Trump again. Ja, McDonald Trump again. Fick dich, Uwe Boll! Ja gut, okay, nee, es ist was anderes. So, wollen wir beim Thema Skandal bleiben? Mhm. Oh, hau raus. Oh ja, raus. Bitte. Es gibt die Firma Johnson & Johnson. Die stellen unter anderem sowas wie Babypuder her. Oh shit. Das klingt so falsch. Ja, das ist jetzt schon so dieses... Oh fuck. Was meint ihr, was passiert, wenn Johnson & Johnson feststellt, dass ihr Babypuder Krebs erzeugen kann? Oh fuck, Alter. Was machen sie? Sie versuchen es zu vertuschen. Marketing. Nein, das wäre zu offensichtlich. Marketing. Marketing. Sie schreiben drauf, dass es eigentlich nicht für Babys gedacht ist. Among the most painful revelations, he says, was that in the 1990s, even as the company acknowledged concerns in the health community, it considered increasing its marketing efforts to black and Hispanic women who were already buying the product in high numbers. Noch schnell an die schwarzen Latinos verkaufen! Warte, ich möchte mitklatschen. Ja. Marketing. Das klingt nach der komplett falschen Richtung. Nein. No shit, Sherlock. Das ist auch die falsche Frage. Warum? Hätten sie mehr Marketing betreiben sollen in China? Waren schwarze und spanische Frauen jetzt die falsche Randgruppe? Oder was meinst du damit? Zielgruppe. Ich meine, haben die nicht ein bisschen geringere Krebszahl von Natur aus wegen halt mehr Melanin und so? Das heißt, dass, wenn du weißt, dann sagst du, ist halt zu viel in die Sonne gelassen, das Kind. Deshalb hat es Krebs in der Lunge. Das ist ja luftgeatmet, ne? Das ist halt so ein richtig, richtig schöner Grund, warum Geldgier einfach nicht geil ist. Ja, definitiv. So. Hey, komm, es war in den 90ern und die Kinder leben vielleicht noch. Also, kommen wir raus und entschuldigen uns und erklären uns und so weiter und so, ach nee, komm, lass uns noch mal schnell an Dottie das Produkt eh gerade ordentlich einkaufen, nochmal ordentlich Werbetrommel drehen. Perfekt. Ja, was erwartest du von einer Firma, die heißt Schwanz und Schwanz? Güssel. Ach, Jesus. Versuch vielleicht mal von so düsteren, traurigen Themen, die sagen, dass wir in der Zukunft alle verdammt sind, zu etwas witzigerem. Es ist was rausgekommen. Habt ihr alle South Park wenigstens die ersten paar Staffeln oder sowas gesehen? Ja. Klar. Und da gibt es ja die Unterhosen-Gnome, besonders wenn man Stick of Truth gespielt hat. Ja. Wird man sich halt erinnern. Ja. Wenigstens in einer kleinen Stadt oder einem kleinen Bezirk in Neuseeland haben die rausgefunden, was denen die Unterhosen geklaut hat jetzt. Und? Ein Biber. Nein, warte, Neuseeland. Ja, war schön. Ein Neuseeland. Kiwis. Oh, komplett? Nee, sonst. Nein, das davor. Das jemand hat. Es war eine Katze. Oh ja, richtig, davon habe ich schon mal gehört. Wow. Interessant. Eine Katze, Bridget, eine Katze. Die Kiwis klauen geht. Wow. Die hat 30 Paar Unterhosen und 100 Socken geklaut. Pervers. Also ja, ich finde, diese Katze sollte angeklagt werden. Ach nein, warte, es ist Neuseeland. Und so, jetzt will ich aber wissen, was das mit Mortal Kombat... Abgesehen davon ist es eine Katze. Bitte? Das habe ich nur zwischen gepostet. Mortal Kombat X minus 80% wird sofort gekauft, Junge. Ja, Premium-Edition mit dem Combat Pack bei. Dann kannst du auch du endlich mal Jason Voorhees, das Alien aus Alien, den Predator spielen. Ja, auf Predator. Wen könnte noch spielen? Habe ich nämlich gerade gesehen, weil Worldwide Activation und Uncut, deswegen, ja. Leatherface. Also die Katze war nett, aber Mortal Kombat minus 80%, das ist trifft gerade alles. Weil Bo hatte mich gerade mit hier, wie heißt der Charakter eigentlich nochmal? Welcher? Hier, Selfie, wie hieß die nochmal? Cassie, genau. Richtig. Deswegen hat sie mich eben drauf gebracht, stimmt, das wolltest du eigentlich demnächst mal auch irgendwann nochmal holen. Fuck, kannst du direkt nochmal gucken, wie viel kostet das gerade beim Händler deines Vertrauens? Mhm. Oder, ja, cool. Schlag zu. Ja, ist ein gutes Spiel. Ich fange an, diese Leute zu mögen. ist auf jeden Fall empfehlenswert, das Spiel. Aber am besten, wenn man sich dieses XL-Pack dazu holt, dann hast du nämlich alle DLC-Charakter und Kostüme drin. Weil sonst ist es die DLC-Hölle. Was die cool gemacht haben, die haben ja so Cross-Promotion ein paar Charakter noch reingehauen, wie Jason Voorhees, Leatherface aus Texas Chainsaw Massacre. Wir waren auch drin. Der Predator, das Alien. Das Alien hier ist sogar, kennt man den Charakter Baraka? Das ist dieses von Shao Kahn. Der hat ja so eine Rasse von diesen Takaranern oder wie die heißen. Da haben die diese Klingen in den Armen. Das Alien hat halt einen von denen infiziert und dann ist da ein Alien rausgekommen, das hat auch diese armen Klingen. Das ist total cool. super empfehlenswert. Richtig gute Fatalities. Also seit langem nicht mehr so toll brutale und richtig spaßige Finisher, die man da reinhauen kann. Und da sind auch richtig coole Charakter bei. Einer, der mir noch sehr besonders gefällt, ist, man kennt ja die Cyborgs, so wie Cyrex und Sektor. Yep. In einem DLC ist ein Roboter namens Triborg rausgekommen. Triborg ist im Grunde die Kulmination aus Cyber Smoke, Cyber Sub-Zero, Cyber Sektor und Cyber Cyrex. Das ist ein Charakter, der alle vier Modi spielen kann, weil das Spiel ist so besonders, das haben die ja schon seit einigen Mortal Kombats gemacht. Du kannst einen Kampfstil wählen, bevor halt die Runde beginnt. Das heißt, in einem Kampfstil kann zum Beispiel Acidic, also zum Beispiel als Alien, kann es halt den Acidic-Kampfstil haben, das hat mehr Säureattacken, oder das Takaranian, das heißt, er kämpft öfters mit den Armklingen, hat ein paar andere Moves drauf. Und da, wenn du jetzt ins Tri-Box spielst, dann kannst du aussuchen, okay, bin ich Cyber Smoke, dann kann ich mich teleportieren, Gegner in Nebel verschwinden lassen, aus dem Himmel fallen lassen. Oder Sektor, der diese Verfolgungsraketen feuert und Flammenwerfer in seinen Armen hat. Und richtig cool gemacht, finde ich. Super empfehlenswert. Und es sieht richtig gut aus. Also von der Grafik her top. Nicht so gut wie Street Fighter 5, finde ich, aber sehr empfehlenswert. Vor allem für den Preis. Das ist, ja, Da hat man recht. Nur 10 Euro dafür. Katsching. Ja, man merkt, wir haben hier einige Mortal Kombat Fanboys in der Gruppe. Was hab ich mit Fanboys zu tun? Man kann sich mit mir über Beat'em-ups die ganze Zeit unterhalten. Das ist eine meiner Lieblingsgenre. Nochmal zurück zur Katzen, die kannst du dann nachher vielleicht beat'em-uppen. Aber ein paar von euch haben ja Katzen oder so. Haben die irgendwann mal was Interessantes wie Unterhosen zusammengetragen oder was? Nein, außer nein, Kotze im ganzen Haus. Nein. Meine Katzen... Meine Katzen machen bei mir regelmäßig die Sockenschublade auf und wühlen die aus. Aber nicht, um an die Unterwäsche oder an die Socken zu kommen, sondern um dann durch die Schublade hindurch, die Lücke dahinter, zu kriechen, um sich dann hinten in diesem Schubladenkasten zu verstecken. Richtig. Also das hat bald eine Katze, die sich in den Wänden versteckt hat. Hm. Wird sie dort irgendwo ihre Eier legen? Katzengemäuer. Unser Hund damals hat immer die Socken von mir versteckt, wenn sie irgendwie Gassi gehen wollte. Das ist so gegenproduktiv. Ja, ich würde jetzt rausgehen, ich muss meine Socken anziehen. Gar nicht. Weil sie macht es auffällig. Sie nimmt die Socken, spielt damit und dann haut sie damit ab. Weil ich muss dann da hinterher und sie und ich folge ihr hin bis zu der Tür von unserem Haus und lässt die Socke da liegen und guckt hoch zur Leine und guckt mich an. Wow. Super Kommt clever. Bit, lass es Super gehen. Clever. Der Hund weiß nämlich so, ab dem Moment, wo er Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann, kann sie alles von mir verlangen. Das ist ein intelligentes Tier. Das hat nämlich Problemlösung gelernt. So weiß, er bewegt sich nicht. Ich muss irgendwas finden, was seine Aufmerksamkeit auf sich zieht, weil bellen und kratzen und so hilft nicht. Okay, ich nehme irgendwas, was ihm gehört, spiel damit, er guckt hin, ich nehm's weg, leg's an die Tür, wo ich raus möchte, ich folge ihr dann, guck so, was machst du da mit meiner... Oh, du hast die Leine schon im Maul. Clever. Das hat immer funktioniert, immer. Clever Girl. Ja. Oh ja. Tiere sind was Tolles. Oh, ich habe langsam, ja, hab langsam echt so das Gefühl, so Podcast-Aufnahme am Morgen war doch nicht so eine geile Idee. Nix so weg. Eigentlich sind wir hier in einer ziemlich genehmigen Runde, vor allem, weil ich habe jetzt meinen Kaffee drin. Und ich habe wenigstens für 5 Minuten Aufnahme die Fresse gehalten, damit ich meine Gedanken sortieren kann. Wir sind auch erst eine halbe Stunde dabei, Sven. Also. Ja, ich weiß. Hey, vielleicht können wir ja dann ein bisschen mal deine Denkarbeit ansprechen, dass jeder bei mir was mitmachen sollte. Weil ich mag ja diese eine YouTube-Videoreihe, die Screen Junkies, wo die über Filmthemen und sowas diskutieren. Und da habe ich gestern, weil ich mir den Film für heute angucken wollte, bloß die Themen angeguckt, was sie diskutiert haben, kurz mit Bo angesprochen und gedacht, hey, das eine klingt witzig, das könnten wir auch versuchen zu diskutieren. Ja, das finde ich auch. Also erstmal, okay. Es geht bloß um Kinofilme. Also Filme, die im Kino waren und auch bloß Charaktere, die aus denen stammen. Das heißt, du kannst zum Beispiel nicht sagen, du möchtest halt irgendwas, was der richtige Green Lantern aus den Comics gemacht hätte. Du musst mit dem, was Green Lantern in dem Green Lantern Film gemacht hat, zurechtkommen. Ja? Okay. So. Und die Frage ist, pitch your ultimate trinity to stop the global threat. Also nach jetzt halt Batman, Superman, Wonder Woman. Welche drei Einigkeit, welche drei Charaktere irgendwo aus Filmen würdest du losschicken, um irgendein globales Problem aufzuhalten? Wer darf anfangen? Weil sonst ist es durcheinander. Ich würde sagen, wir müssen erstmal, wer denkt denn, dass er schon sofort was Schnelles hat? Ja, ich. Aber du, ja, ist die Sache, könnte ich irgendwas auch aus den zukünftigen Filmen, wo wir schon wissen, dass es einen Film geben wird? Wäre das auch möglich? Nee, ich glaube. Oder nein. Ein Kriterium war ja, muss im Kino gelaufen sein. Gelaufen sein, also schon existierend. Also ich würde sagen, wenn ein Trailer existiert, dann kannst du vielleicht auf dem, was im Trailer man da von dem Charakter gesehen hat, basieren. Aber wenn es noch weiter weg ist, würde ich sagen, ist es noch ein bisschen... So, weil dann wäre natürlich meine Wahl auf Doctor Strange gewesen, weil er wäre für mich meine magische Komponente. Mein Trinity besteht halt aus drei Leuten, die eine Bandbreite an Sachen organisieren können, die auch umgreifend auf andere Medien zurückgreifen können. Sprich, ich hätte dann so etwas wie einen magisch-adepten Charakter. Ich würde John Constantine nehmen, weil er ins Jenseits wandeln kann und wieder zurück. Dann das andere wäre für mich Tony Stark, einmal weil er die Finanzen besitzt und eine zu der Gruppe der Avengers gehört. Und der dritte Held wäre für mich Batman, weil er der beste Detektiv der Welt ist. Welcher Tony Stark? Der aus Avengers. Also dem ersten Marvel Avengers. Und welcher Batman? Ich würde fast schon sagen Ben Affleck, weil ich mag ihn als seine, so als seine, er ist Vorsicht, der frischeste, Spoiler. Bitte? Vorsicht, Spoiler, weil wir haben hier ein paar, die den wahrscheinlich noch sehen werden. Jeder weiß, dass Ben Affleck den neuen Batman spielt. Dass Ben Affleck Bruce Wayne ist. Ups! Oh Mann! Ben Wayne Fleck? Jetzt kann ich mir den Film nicht mehr angucken. Keine Sorge, für dich gibt es nämlich eine zweite Chance, weil es wurde ja angekündigt, der Lego Batman Film. Ich will gar nichts über Ankündigungen über Ben Affleck hören. Nee, es ist einfach Lego Batman Film. Ja. Ach so, das? Ja, ist okay. Das habe ich. Ist okay. Ja, kann man wieder Geld ausgeben. Okay, das ist auf jeden Fall Trinity. Ben Affleck Batman, Tony Stark Marvel Avengers und Constantine, weil ich mag Constantine. Ich mochte den Film sehr. Was ist jetzt mit Dr. Strange? Den hast du ja auch noch genannt. Der wäre ja, für also mich statt vier. John Constantine, weil ich weiß, dass Dr. Strange wahrscheinlich der bessere Magier ist von den beiden. Aber... Okay, darf ich? Ja, hau rein. Okay, also ich möchte auch mit magischer Komponente anfangen, aber ich betrachte das ganz nur, eher das ist jetzt nur so von mir aus, meine Probleme. Ja, ich weiß, aber wo du gerade Magier gesagt hast, Schmendrick der Zauberer aus das letzte Einhorn. Perfekt. Denn er soll das Ende der Welt aufhalten. Egal, ja, natürlich. Magie, tu was du willst. Ja, super. Tu was du willst. So, dann hätte ich gerne das Glücksbärchen mit dem Regenbogen auf dem Bauch. Und, der Film läuft nur 5 Minuten bei dir, oder? Das ist ein Katastrophenfilm. Ja, ich wollte gerade sagen. Deep Impact mit Schmendrick. Oh Gott. Deep Impact, weil Gott, man kann seine Knochen sehen. So, und Charakter Nummer 3 wäre, richtig, Pooh, Winnie Pooh. So. Genau. Okay, ich würde auch für die magische Komponente. Ach, Leute! Dr. Strange mitnehmen. Diesmal wirklich. Die anderen beiden sind. Aber der ist Agent 47 und John Wick. Oh, shit! Warum zweimal John Constantine? Nee, Konstantin brauche ich nicht. Nee, zu viele Antikmenschen. Welcher 47? Das sieht super cool aus. Du hast 47, John Wick und in der Mitte Dr. Strange. Welcher Agent 47? Bitte? Welcher der Agent aus 47? Dem jüngsten Hitman-Film, der glaube ich 47 hieß, Agent 47. Ja, der hieß Agent 47, ja. Der hieß aber im anderen Film doch auch Agent 47. Ja, aber der andere Film ja, hieß der, aber heißt Uwe die Rolle Bolls so, Hitman. Aber der Film hieß nicht Agent 47. Ja, aber ihr müsst nicht unbedingt noch mal eine Formel gehen, aber es scheint sich jetzt zu etabliert haben. Too late. Ja. Okay, der neue Konsens ist, jede Gruppe muss Dr. Stranger sein. Ey Leute, das ist jetzt Cop-out, okay, wow. Ich hab Schmendrick, den Zauberer, alles ist easy. Ja, Schmendrick kann ich zum Beispiel schon nicht mehr nehmen, den hätte ich auch lieber haben wollen. Ansonsten, Das ist super. Wenn es nicht Dr. Strange wäre, dann John Wick 47 und Sam Fisher. Boah, du bist aber auf bloß brachial die Probleme am Lösen. Nee, wieso? Sam Fisher ist doch Stealth, das geht doch. Ja, aber wie wollen die einen Asteroiden, der auf die Erde losfliegt? Halt, ich muss es zurücknehmen, es gibt noch keinen Splinter Cell-Film. Der ist ja auch erst nur angekündigt. Richtig. Der ist noch nicht fertig. Ja, stimmt. Und es gibt auch noch keinen Trailer. Es gibt auch keinen Doctor Strange, also nehmt ihn nicht. Was? Das ist nicht echt? Weil das wäre das erste Argument, was mir sagt. Aber hat gesagt, die gibt es wirklich. Eure Unterhaltung fängt erst damit an, so von wegen so, ja, ich würde Dr. Strange nehmen, weil das ist ja nicht möglich, weil der Film ist alle so, ja, klar, Bo, kannst du nicht nehmen. Und dann kommt Ansgar, ja, ich nehme Dr. Strange. Und alle so, okay, klar nimmst du Dr. Strange. So, was zur Hölle? Geht nach Hause, mach die Tür zu. Genauso funktioniert das in der Politik. Einer baut Scheiße, die ganze Welt ist dagegen. Der sagt Entschuldigung und dann macht der Nächste genau den gleichen Fehler und alle sind damit einverstanden. Weil sie so kennen es ja schon. Ja, weil das ist ja schon dann, geklärt jetzt, das Problem. Dann fange ich mal mit Magie an. Oh, Leute. Oh, Leute. Ja, aber ich gehe etwas basierter. Ich nehme da aus den 10 Geboten Moses. Oh, shit. Wow. Das ist eigentlich deep shit. Ja, kannst das mehr teilen? Hey, alter Testament-Gott. He gets shit done. Ja? Moment, den gab es aber in keinem vom Himmel, Film. Erstgeborenen töten, alles. In welchem Film hat man ihn denn gesehen? Alter, es gibt den Epos. Du hast den Gott des Alten Testamentes. im Film nein, gesehen. Moses, aber der hat ja die Kräfte des Gottes. Nein, nein, nein, nein. Weil er die ausführt und so. Hm? Ja, egal, deine anderen Charaktere ja. sind. So, das nächste ist O'Neill aus Stargate. Wer? Weil der Fucker kriegt alles irgendwie hin, obwohl er nicht die Sprache versteht und sonst nichts. Warum nimmst du nicht MacGyver? Weil der keinen Film hat. Weil er bei mir im Team schon ist. Darf er den nicht nehmen. Nee, der hat keinen Film. Ich hatte MacGyver überlegt, aber nein, es ist fucking O'Neill, der hat alles überlebt. Der ist General geworden, obwohl er ein Vollidiot ist. Das ist richtig. An der Stelle und der hasst es. An dieser Stelle gesagt, und er hat Hollywood, das tolle Gen, womit er all das, die Technologie der Atlanta Hollywood nutzen kann. So. Und der dritte ist der Iron Giant, meine ich. Das soll das Ende der Welt aufhalten. Er ist toll, er ist nett, und er ist Märtyrer. Stark und wenn er kaputt gemacht wird, wird er wieder repariert. Also super. Irgendwie mag ich meinen Iron Man besser als deinen Iron Giant. Vor allem, weil ich einen halben Wasser habe. Ja, aber wenn man Tony Stark auseinanderreißt, baut er sich nicht von selber wieder zusammen. Das schaffst du erst gar nicht. Leute, ich muss erst mal durch die Rüstung durch. So Leute, jetzt mal ohne Scheiß. Ich habe Schmendrick den Zauberer, Winnie Pooh und das Glücksbärchen. Ich bin der Meinung, man muss nicht alles mit Gewalt lösen. Nee, hat auch recht. Alle meine Liebe funktioniert. Alle meine Charaktere haben eine Silberzunge. Nein. Doch, Liebe funktioniert. Alle meine Charaktere haben eine Silberzunge, die brauchen gar nicht halt ihre Kampfkraft, aber können darauf zurückgreifen. Warte, Batman hat eine Batman. Ja, der kann auch als Bruce Wayne. Das ist es ja. Ich kann Probleme auch ohne Gewalt. High Five, beste Szene. Und ich besitze die Ressourcen. Ich brauche keine Gewalt. Ich bin Milliardär. Ich habe Geld. Ich besitze auch die Ressourcen, um halt Probleme lösen zu können. So von wegen so, ja, wir brauchen finanzielle Unterstützung. Wir sind in der kapitalistischen Welt. Haben wir. Wir haben zwei Multimillionäre. Hey, ich hab Moses, ja? Das heißt, oh, wir brauchen was zu futtern, da hast du Mana. Wir brauchen neue Waffen, oh, da ist plötzlich, Uran. Ja, du. Wow. Ah, da ist ja, Ja, du brauchst Unterstützung, ich schick einfach meine komplette Iron Man Corps und den Hulkbuster. Die gab's noch nicht in Avengers. Ist mir doch egal. Du hast gesagt Avengers 1, Kerl. Oh, shit. Shots fired. Okay. Ja. Ich hab ein etwas anderes Team. Ich nehme Nick Fury, MacGyver und He-Man. Oh, das mag ich nicht. MacGyver gibt's keinen Film. Wow. Das heißt, Dolph Lundgren führt dein Team an? Ja. Wow. Ich vertraue in ihn! Bei der Macht von Fuck Up. Richtig, bei der Macht von Scheiße. Ich bin viel zu alt, um noch irgendwelche Filme zu machen und irgendwo aufzutauchen, aber fuck, die Leute wollen mich immer noch sehen. Aber ich bleib dabei. Oh, dieser He-Man-Film. Das ist mein Team! Nick Fury, MacGyver und He-Man. Was ist deren Plan, wenn ein Meteor kommt? Ja, wir machen einfach mehr Flugzeugträger in den Weg von dem Meteor und das wird schon aufhalten. Bei der Macht von Grayskull, dieser Meteor wird... Oh nein, ich bin tot. Das Alternativteam ist Arnold Schwarzenegger Conan aus Conan 1, dann Conan aus dem Conan Remake, der ja vor ein paar Jahren rauskam, und Conan aus dem jetzt kommenden Conan der König Film. Wieder mit Arnold Schwarzenegger. Oh. Super gut. Oh, shit. Glückwunsch, Ansgar. Ich glaube, du hast das ineffektivste Team, um eine globale Gefahr zu bekämpfen, gegründet. Nicht mal der Gott hört auf die. So, komm, wenn du mir nicht das nicht gibst, was ich will, ja, dann zur Hölle mit dir. Ja. Also mein Alternativteam, da möchte ich eigentlich nur Platz 1 benennen. Das ist auch gut so, weil ich überhaupt keine Idee habe. Oh wow. Ich bin ja kein Marek, ich bin kein Filmegucker. Okay, Marek, schläg was vor. Asterix und Obelix. Sind schon mal zwei. Ja, aber aus welchem Film? Und Gandalf. Quatsch. Mit Gérard deportiert. Nee, Departieu. Departieu. Ja, welcher? Gérard deportiert. Schön. Bitte nicht verklagen, wir haben irgendwie Filme und wir mögen sie, Herr Departieu. Ja, bitte verklagen Sie uns nicht. Ach, übrigens, fick dich, Uwe Boll. Wow. Ja. Was wir haben seit Jahren keinen Film mehr gemacht. Herr Boll, wir möchten Sie unbedingt in unserem Podcast dabei haben. Herr Boll, bitte an Schalter 2. Ja, Sie können gerne mit uns diskutieren. Hashtag kommt zum Knackpunkt. Wir möchten, Alter, richtig. Meine Milch, die hier nicht steht, wird jetzt langsam sauer von so oft, wie Uwe Boll bei meinem Frühstück auftaucht. Kannst du jetzt mal nach Hause gehen? Herr Boll, bitte an Kasse 2. Herr Boll, bitte. Herr Boll, bitte ins Regal Nummer 4, da ist jemand einmal Malheur passiert. Ja, also gegen eine globale Bedrohung hätte ich in einem Team, wo Asterix und Obelix drin sind, aber auch gerne zwei, was waren das? Weißkopfadler, die Donald Trump angreifen. Die müssen sich nur mit der globalen Bedrohung Donald Trump. Dann wären schon zwei, sorry. Donald Trump einfach befassen. Da stehen also okay. Asterix und Obelix auf dem Hügel und gucken zu, wie diese amerikanischen Präsidentschaftsanwärter von zwei Weißkopfadlern in der Luft zerrissen wird. So, also voten wir einfach mal. Jeder muss für ein anderes, welches Team er denkt, denn am besten kommt. Und ich muss leider sagen, ja, von euren auf jeden Fall Boos. Ich bin für Mareks Team. So ein Körper-Aussicht. So ein Körper-Aussicht. Ich bin jetzt auch für das Team, das wir für Marek aufgestellt haben. Einfach von uns. Okay, was war das Team jetzt? Also ich möchte Asterix und Obelix haben. Dieses Team hat eine Lösung für eine echte globale Bedrohung. Asterix, Obelix Donald und Trump. Zwei Weißkopfadler gleichzeitig. Das ist das Team. Oh, Leute. Wow. Marek, wenn du solche Freunde und dabei hast. Hat er gar nichts gesagt. Nein, aber ansonsten würde mir tatsächlich Boos Team sehr sinnig vorkommen, weil es bis auf Konstantin tatsächlich Leute im Team hat, die haben Kohle. Mit der Kohle haben sie die Möglichkeit, sich Ausrüstung zu besorgen. Und die Kohle können sie tatsächlich auch irgendwie in Hilfsorganisationen oder sonst was stecken. Es sind smarte Leute, also es muss nicht alles mit Gewalt gelöst werden. Ich wollte auch nur so dazu sagen, dass John Constantine auch resourceful ist, also dass er Ressourcen besitzt, aber die sind halt esoterischer Natur und er muss ein bisschen mehr so, weißt du, laufen dafür und so. Das, was ich am meisten auch mochte an John Constantine, weil er hat zwar nicht das Geld, aber dafür kann er sich halt mit Kräften halt verbünden, die weitaus über die Vorstellungskraft von vielen Leuten hinausgeht. Und ich habe Batman, ich habe Tony Stark, die beiden sind ja in der mundanen Welt gut unterwegs, aber ich brauche noch jemanden, der so, weißt du, das abdecken kann für mich. Dann läuft das. Also zwei Säufer. Ja, es ist witzig, oder? Zwei Säufer, sogar drei, wenn man überlegt, aber wir wollen ja nicht auf Comics zurück. Deswegen, aber ja, zwei, aber wohl, Tony Stark hat auch nicht so viel. Ja, Film auch, ja, so, drei Säufer und Raucher. Und nee, warte, Tony Stark hat nicht so viel in dem Film gesoffen. Ja, anders hält man den Scheiß halt nicht aus. Aber gut. Aber das richtig Schlimme ist, wir haben hier Kräfte von Gott, wir haben MacGyver und was ist das ausschlagende Argument? Geld. Und rein theopraktisch, John Constantine ist ja auch irgendwie unsterblich, weil Lou möchte nicht, dass er in den Himmel kommt. Oh das ja, ist eine Onkel Sünde Lou. Vom Tod entfernen. Ja gut, aber das könnte er ja jetzt wiederholen. Ich meine, Lou, ne? Er hat ihn sogar vom Krebs befreit. Aber ich finde die Idee von meinem Team eigentlich auch ganz cool, dass Liebe alles schafft. Ich wollte es nur mal erwähnt haben, damit wir nicht in diese overpowered, oh ja, es wird Testosteron überall rumgeschickt. Warte, was daran ist Liebe, dass du mit Regenbogenstrahlen Leute, Roofies und Gehirn wäscht? Ja. Nein, Junge. Wir haben niemals mit Argumenten überzeugt, dass sie gut werden sollen oder so. Bloß diese scheiß Droge rein und sofort sind die gut. Ja, das liegt daran, dass sie mit der Kraft der Liebe beschossen haben. Liebe braucht keine Argumente. Liebe ist einfach da. Das ist doch sonnenklar. Das sind scheiß Strahlen aufs Hirn, wo die bösen Teile des Hirns weggebraten werden. Das ist Lobotomie. Das sagst du nur, weil du Angst vor Liebe hast. Hast du niemals Sucker Punch gesehen? Der ganze Film strahlt nur Liebe aus. Das ist richtig. Sucker. Wow. Fick dich, Uwe. Nee, warte. Nein, warte. Nicht fick dich. Nicht Uwe dieses Boll, Mal. Aber obwohl, doch, fick dich, Uwe Boll. Können wir jetzt mal aufhören, diesen armen alten Mann noch die ganze Zeit anzugreifen? Der hat seit Jahren nichts mehr verbrochen, ey. Hey. Und das, was er davor verbrochen hat, ist jede Strafe wert. Was mir gerade auffällt. Herr Boll, Rampage war gut. Was mir gerade auffällt. Das ist doch auch ein Punkt, den wir jetzt machen, bevor... Oh mein Gott, jetzt weiß ich, warum ich an Sucker Punch dachte? Weil es auch ein Zack Snyder-Film ist. Ach du Scheiße, das ist mein neuer Uwe Boll. Ihr könnt ja noch im Kindergarten da euch über Uwe Boll auslassen. Ich habe einen Huhn zu rufen mit Zack Snyder, einen persönlichen Krieg, den ich anzettel. Und oh, Ben Affleck shit. Ist auf meiner Seite. Ben reflektiert. Sehr schön, Marek. Wo waren wir stehen geblieben? Bei Fick so. Dich, Uwe Boll. Na, ich glaube, ob jemand noch ein Thema hat oder ob wir schon über Filme reden wollten. Ich habe jetzt nichts so an Themen, die ich liefern könnte. Nee, gerade auch nicht mehr. Nichts Spannendes, außer noch mehr Skandalen. Nein, ich hätte eigentlich eine Ankündigung eben für diesen Lego-Batman-Film, der kommen würde. Weil ich habe jetzt nicht so das Gefühl, dass wir alle darüber mal gesprochen hatten. Auf jeden Fall, dass jemand das Skript von Indiana Jones 5 gefunden hat und der Film kommt. Mhm. Ja, das war klar. Das hatten wir aber schon mal. Das tatsächlich. Ja, und dass ja, einer das der coolsten Anime, der existiert, bald einen zweiten Teil bekommt, und zwar FLCL. Ja, hatte ich auch schon mit Knackpunkt rumgetwittert, war einfach fuck yeah, aber etwas so random und zufälliges kriegt eine Fortsetzung, das ist herrlich. Mhm. Ich habe es leider gehört, dass leider Gainax nicht dahinter steckt. Nein, tut es nicht. Das ist leider. Gainax existiert auch nicht. Dann kannst du vielleicht sogar falsch liegen. Ich glaube, es sind trotzdem immer noch dieselben Leute, weil Gainax, seit wann hat das Studio geschlossen? Oh, 6 Jahren, glaube ich. Vor Gurren Lagann auf jeden Fall noch. Abgesehen davon noch ein anderer Anime, der ansteht, ist ja, den ich auch gestern geguckt habe, aber vielleicht reden wir mal ein anderer Wahl darüber. Warte, war nicht Panty und Stockings Gainax oder das war nach Gurren Lagann? Das ist nach Gurren Lagann gewesen, auf jeden Fall. Ja, und es war Gainax, oder? Nein. Gainax existierte schon vor, glaube ich, Gurren Lagann nicht mehr. Es sind immer noch dieselben Leute gewesen, ebenfalls. Was stört dich? Gar nichts. Ohne Scheiß. Ich bin so vollgefressen gerade. Nee, Patty of Stockings war Gainax. Von der Party. Ich ja, und Gainax hat dann noch bis 2015 noch Sachen gemacht. Ich war mir fast sicher, dass sie nicht mehr existierten, aber gut. Nope. The more you know. Ja, irgendwie schon. Also, die sind noch wohl fleißig am Tun. Ja, bloß Fulikuli leider nicht. So, aber dann können wir ja vielleicht zu den Filmen rübergehen, weil für Leute, die jetzt neu einschalten, warum fangt ihr nicht bei den frühen Folgen an? Aber falls ihr doch hier anfangt, wir reden als letztes Thema immer über einen schönen Film, den wir uns oder die meisten von uns meistens angeguckt haben. Es tut mir leid. Von der 250 besten Filmen laut IMDb Benutzerbewertungen eingestuften Filmen. Hey, ich habe ihn zumindest halb gesehen, man kann mir nichts vorwerfen. So, wir haben ihn natürlich alle ganz gesehen und werden ihn jetzt besprechen und danach einordnen, wo der denn hingehört. Platz 1. Der Filme, die wir bisher gesehen haben. Ansgar, kannst du jetzt schon mal mittlerweile das Video aufnehmen, wo du einfach so eine gebrannte CD hast, auf der irgendwie gekritzelt Fanny und Alexander draufsteht und du schmeißt dir einfach so in den Mülleimer so, nope, haben wir nicht. Der Film war Fanny und Alexander. Richtig. Und es erzählt wird ein kurzer Ausschnitt aus dem Leben der großbürgerlichen Familie Ekdal im Schweden des frühen 20. Jahrhunderts. Christian liest das doch überhaupt nicht vor. Nein. Familienoberhaupt ist die Großmutter Helena. Wir können damit aus deren aufhören, Ehe ja. mit ihrem verstorbenen Mann 3 Söhne hervorgegangen Wir sind nicht diese Osta, Art von Filmgucker. Und Adolf. Nein, wir sind einfach nicht diese Art von Filmgucker, die sich okay. so einen Film irgendwie ein wenig Unterhaltung oder Zerstreuung rausnehmen können. Es tut mir leid, dass ich ihn gewürfelt habe. Ich habe auch nicht erwartet, dass so etwas auf der IMDb hockt. Anscheinend muss ja, wahrscheinlich irgendwie... Disclaimer Note. Wirklich wichtig. Wir sagen nicht, dass der Film schlecht ist, aber wir sind einfach nicht das Publikum für diesen Film. Ja, das ist richtig. Ja. Und erschwerend dazu kommt, dass unglaublich schlecht zu finden ist, sowohl in Online-Quellen als auch Videotheken oder sonstiges. Und es gibt 2 Fassungen von dem Film anscheinend. Und die kurze davon geht 3,5 Stunden. Hm. 3,5 Stunden. Ich hier, Großmutter Helena, bla, also auf jeden 3 Kinder. Was man zu dem Film sagen kann, ist, dass er, so wie ich das gehört habe und auch gelesen habe, mehrere Handlungsstränge existieren, die im Grunde das Drama einer Familie beschreiben. Und wie das Format umgesetzt worden ist, ist es wie, als ob man eine Telenovela gucken würde, die zusammengeschnitten worden ist zu einem sehr langen Film. Man sagt ja schon, 3 Stunden ist die kurze Version, 5 Stunden ist die lange Version. Ja. Man kann sich da nicht wirklich so hineinversetzen in die Situation, weil man fängt gerade mit einer Handlung an, setzt sich so rein, die Szene ist etabliert und schon passiert etwas anderes Neues, wo ein neuer Charakter vorgestellt wird. Also, wer hatte überhaupt was davon gesehen? Ich hatte die erste Stunde mir angeguckt. Stunde 40 Minuten habe ich gesehen. Und allein da kann ich sagen, das, was Bo jetzt sagt, mit den vielen Handlungssträngen, wie bei einer Telenovela, das stimmt. Der Film ist auch, wie gesagt, wir sagen nicht, dass er schlecht ist. Er ist kameratechnisch und von der Inszenierung her brillant. Wenn ich teilweise sehe, wie dieser Alexander, der einer der beiden Hauptcharaktere ist, dann später mit dieser Unzufriedenheit kämpft, dass seine Mutter neu geheiratet hat, nach dem Tod des Vaters. Und diese Person war jetzt wohl irgendwie ein Priester. Und du siehst dann teilweise diese feste Hand, die der Priester als in väterlicher Fürsorge, in Anführungszeichen, einsetzt. Kannst du ihn richtig ansehen, wie er damit kämpft und wie er unzufrieden ist und sich dann teilweise immer mehr von der Mutter mehr abspaltet, weil er mit der Entscheidung einfach nicht klarkommt. Du hast aber auch das Problem, dass nebenbei direkt der Onkel wohl irgendwie stirbt und diese Mutter, Ekta, diese Großmutter, die man von Anfang an des Films immer irgendwie mitkriegt, dass die da nicht mit klarkommt und völlig fertig ist. Eben, dann hast du diese Hochzeitskiste mit diesem Pastor. Fanny, diese Schwester von Alexander, wird, glaube ich, bis Ende der ersten Stunde des Films gar nicht erwähnt. Die taucht so ab und zu auf, aber du bist dir nicht ganz sicher, ob sie das wirklich ist. Ja, warte, also, da waren verdammte Kinder mit einem Latz mit dem Namen draufgesteckt. Ja, aber sie ist, glaube ich, ein bisschen zu alt und ich weiß nicht, auf diese Lätzchen habe ich nicht so sehr geachtet. Ich war dann teilweise eher. Alle diese Scheißkinder sind zu alt, um fucking Lätzchen zu tragen und trotzdem müssen die Lätzchen mit ihrem Namen drauftragen. Also, ich hatte nur die erste Stunde gesehen und es war bloß die langweiligste Weihnachtsfeier. Das heißt, all das mit, oh, gestorben und, oh, dass Alexander überhaupt der Hauptcharakter ist. Das kommt danach. Die erste Stunde ist die härteste. Das kommt nicht rüber in der ersten Stunde. Das passiert alles danach. Das Gruseligste ist dann irgendwie, da gibt es noch diesen einen Teil der Familie, dessen Ehefrau ist vollkommen in Ordnung damit, dass der Mann, dass der Ehemann, um den es ja eigentlich in diesem Teil der Geschichte geht, dass der die ganze Zeit mit anderen Frauen schläft. Zum Beispiel mit einer der Bediensteten, die noch sehr jung ist, und nicht und ein bisschen humpelt, aber eigentlich heimlich, glaube ich, auf diesen Alexander steht, weil sie ihm nachts mit aufgeknüpftem Kleid sich zu ihm ins Bett geschlichen hat. Und ihm dann durch die Haare gestreichelt hat, so, ja, ich muss jetzt leider, und er hat ja, und, aber du bist ja immer mein Schatz, und also ein Getue kommt dann, bevor sie dann weggeht, um dann mit diesem Ehemann zu vögeln, der eigentlich bei seiner Ehefrau der Schatz ist. Oh, Schatz. Nee, das, ich glaube, da ging es nur um Geld oder irgendwie sowas. Ja, das Beste an dem Film fand ich aber tatsächlich in der TV-Fassung, die 326 Minuten lang ist, als am Ende dann endlich der Todesstern besiegt worden ist. Also wie gesagt, ein Schuss in einer Million. Wer auf diesen absoluten Krawall und Zusammenschnitt von verschiedenen kleinen Stories, die hintereinander abgehandelt werden oder nebeneinander abgehandelt werden, steht, der wird diesen Film auffressen. Er wird ihn auffressen vor Gier, um das zu sehen. Also wie gesagt, für die Szenen, die man gesehen hat, war der richtig gut. Als Drama, aber ich schaue sonst keine also Drama. Also scheinbar, ich kann bloß empfehlen, lass die erste Stunde weg. Da ist nichts Interessantes drin, außer dass irgendwie der eine Onkel oder so die Kinder nimmt, oh, ich will euch Feuerwerke zeigen, und dann seine Hose auszieht und Kerzen anfurzt. Yay. Poor man's fireworks. Ja. Ja, aber es ist eine großbürgerliche Familie, die haben alle Geld. Deswegen dürfen die auch Kerzen anfurzen. Ja, das ist die unter 18 Version vom Aristokraten-Scherz. Also, ich kann den nicht empfehlen. Wo wollen wir den einordnen, Ansgar? Ich bin für den letzten. Okay, da müsste ich muss ich noch kurz auf die Seite schauen. Sekunde, ich kann. Nee, lass mal, ich hab ja Internet. Hier ist das ja. Ich hab Internet. Das hätte ich nie gedacht. Hier. What? Wow. Ansgar, übertreib mal nicht. Ich hab ja Internet. Und ich schätze es ganz klar auf den letzten Platz ein. Also auf Platz 9 ist meine Aussage. Ich hätte ihn, muss ich ganz ehrlich gestehen, auf Platz 8 gesetzt. Lieber als Nada und Semin geguckt? Nee, Nada und Semin war besser. Einfach, weil er moderner war. Aber wie gesagt, dafür, dass es jetzt für so ein Familiendrama war, es gut. Aber halt, alles andere ist natürlich eher meine Zielgruppe, deshalb bin ich da absolut subjektiv und sage, dieser Film ist wäre Platz 8. Hattest du gerade nicht 9 gesagt, Christian? Ja, ich hatte 9 gesagt, also das ist das Letzte. Aber das, dann sind wir bei 8,5. 1, 2, 3, 4, 5, das heißt, 6, der Letzte. Sehe ich das nicht ganz richtig, oder haben wir nicht eh nur 7 auf der Liste? Deswegen wundert mich die 9. Wild Trails, Green Mile. Nee, es sind 8, deswegen, das ist jetzt insgesamt 9. Film. Der würde es auf 9 setzen, nach In Their Eyes. Da wäre der 9. Platz. Und Ansgar würde ihn noch vor In Their Eyes. Achso, ich dachte, das In Their Eyes gehörte noch zum Titel von Nada, weil das so klein geschrieben war. Nee. Das heißt, wir sind bei 8,5, das heißt, es kommt zu Recht auf den letzten Platz, Nani und Alexander. Glückwunsch zu der hohen Ehre. Naja, ist immer noch in den Top 10, also kann sich nicht beschweren. Dann schauen wir doch, ob wir es schaffen, das zu ändern, was denn dieses Mal zu... Ich möchte, dass nicht Marek den Film auswürfelt. Da? Okay. Nein, nicht Marek den Film auswürfelt. Das ist bis jetzt jedes Mal schiefgegangen. Ja, okay, das jemand Mal. Anders. Angelo, würfel du aus. In 100% der Fällen, in denen es schiefgegangen ist es schiefgegangen. Ich habe keine Würfel hier gerade. Dann sag eine Zahl. Wartet, ich sag 53. Nein. Tipp einfach hier 1D250 ein. Okay. Nerds. Dice Roller. Ich habe richtig gewürfelt. So, was muss ich? Einfach 250 und dann roll it. 1D250. Oh, 1D250. Oh fuck. Too fiddy. Okay, der nächste Film wird absolut unterstützt von www.charactersheet.net. /RPG/Dice Roller. 81. Wie viel? 81. Das ist bestimmt Alien. Meine Damen und Herren, von 2015, Toy Story 3. Halt, dann müssten wir haben da aber eine Regel, gesehen. Die bisher nicht gegriffen hat. Unsere Regel ist nämlich, wenn wir Filme, wo mehrere auf der Liste sind, gucken wir den frühesten in der Reihe. Was ist denn sonst von Toy Story da? Tauchen alle Toy Stories auf in der IMDb? Und wie, das hat nie gegriffen? Hatten wir nicht irgendwie... Wir hatten bisher noch keinen, der aus der weiteren Reihe ist. Der erste ist auch da auf Platz 94. Terminator 2? Nein, wir hatten Terminator 1. Es ging sich um Teil 1 und wir hatten auch Teil 1 ausgewürfelt. Ach so, ja, cool. Ich dachte immer, das war Teil 2 ausgewürfelt. Und ja, aber die beiden Filme sind in der Liste drin. Dann würde uns ja immer noch ein Platz in der 250 fehlen. Ich würde einfach sagen, Toy Story 3 ist auch besser. Selbst wenn wir Toy Story 1 gucken würden, ich würde mir Toy Story 3 trotzdem Toy Story machen. 3 ist auch höher als der erste Teil. Ja, aber doch wegen Reihen, weil sonst ist es ja doof, wenn wir nachhinein dann ja den dann, bevor wir, nachdem wir... Wenn wir den sonst einfach bloß bereden müssen, den vorhergehenden Teil, wenn wir bloß den letzten gesehen haben. Rules are the rules. Was für Rules? Toy Story 1. Wir gucken 3. Christian guckt sich 1 an. Hat den einer noch nicht gesehen? Ich hab 3 nicht gesehen. Ich hab 3 tatsächlich noch nicht gesehen. Echt nicht? Wow. Nein, ich hab Teil 3 noch nicht gesehen. Ich hab 3 auch toll. Nicht gesehen. Ach, der war euch. Super. Der es geht doch gerade um 1. Ja, wir gucken ja auch 1. Was? Ist egal, ich muss mir Teil 3 auf jeden Fall noch angucken. Das ist also wir reden über Teil 3. Dafür. Ja, richtig. Wir bleiben beim Würfel. Ja, ich find übrigens auch, alles klingt besser, wenn man es beendet mit Teil 3. Teil 3. Nee, Leute, so geht das. Wir müssen uns jetzt schon entscheiden. Nein, alles klingt besser mit Electric Boogaloo. Nein. Das sind Memes. Electric Boogaloo. Geh in ein Meme-World. Okay, also Bo und ich, wir unterhalten uns das nächste Mal über Toy Story 3. Ja, gucken wir zusammen, ne? Für den Abend. Wir halten uns an das, was auf der Liste steht, einfach weil wir true sind. Nice. Und wenn Toy Story 3 ausgewürfelt worden ist, unterhalten wir uns über Toy Story 3. Das heißt, der nächste Knackpunkt ohne Angelo und Bo. Möchte sonst jemand dann grüßen? So wird das hier also... ja. Demokratisch geregelt. Ja. Ja. Nein, nein, nein, das hat nichts mit Demokratie zu tun, das hat damit zu tun, dass wir vorher Regeln aufgestellt haben. Aber die haben wir nicht gehört. Regeln. The rules. Ja, richtig, ich war bei der ersten Mal. Ich höre das zum ersten Mal, dass wir so eine Regel haben. Richtig, ich höre das auch zum ersten Mal. Das ist so dieses, hey, der Film ist ausgewählt. Ja, den gucken wir aber nicht, sondern wir gucken den Film davor, weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir bullshitten die Liste. Kontinuität. Ja, von mir aus gucken wir. Wir können uns auch über Toy Story 1 unterhalten. Das wird sowieso das Bullshit, weil Toy Story 2 gar nicht auf der IMDb-Liste drauf ist. Ja und? Jetzt, Moment. Jetzt ist über welchen ja Film so unterhalten sein. Wir uns jetzt das nächste Mal? Toy Story 1, 2 oder 3? 1. Okay, ich guck trotzdem Teil 3 auch. Ja, würfeln wir einfach einen W3. Das darfst du ganz gerne. Nein. Ja, Teil 3, du wenn wir das nächste Mal zusammen streamen, unterhalten wir uns über Toy Story 3. Ach, wo ihr bei Streamen seid, wenn wir jetzt ja zum Ende langsam übergehen, wollt ihr denn irgendwas verlinken und grüßen? Verlinken in Worten. Hey, Mann. Ja, geh auf diesen Link, www.fick dich, Uwe. Vergiss die Bindestriche nicht. Ja. Aber ich muss sonst landet ihr nur auf der inoffiziellen Fick dich Seite. Nee, wo du gerade Streams erwähnst. Ja, Krake Comics, wie immer, streamt auch. Auf dieses Twitch. Hm. Zucken, oder wie das heißt. Ja, das war's. Hast du eine Adresse dafür, oder? Ja, twitch.tv, kennt jede Sau. / Krake Comics. Was denn sonst? Kontinuität. Jo, dann vielen Dank, Herr Krakel. Dann, bitte Herr schön. Wo findet man dich denn? Man findet mich unter youtube.com/borregardblack. Und zwar, der Link werdet ihr wahrscheinlich beim Knackpunkt sehen können, wenn er da verlinkt wird. Ich werde das jetzt nicht buchstabieren. Da sieht man Gameplay von mir und Herrn Zockerschock, wie wir zusammen Division spielen. Ist eine zünftige Reihe an Unterhaltung, die wir da bieten. Ab 16. Macht. Ab 16. Ja. Macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß. Da erlebt man so ein bisschen die Geschichte von mir, wie ich mich warm spiele bei The Division und mir es mehr und mehr Spaß macht, was ich von vornherein nicht mehr so erwartet hätte. Ansonsten filmen wir auch Gameplay zu Fallout und Bloodborne, was ich auch in allzu früher Zeit wieder nachholen werde. Auffressen wird er es. Den ganzen Content. Die Videos sind auch zu finden unter Bo liefert Gameplay zu und dann entsprechend den Spieltitel. Bo geschrieben B-E-A-U. Danke sehr. So, bitteschön. Dann haben wir noch den Marek. Findet man dich für irgendwas? Nee. Machst du denn was aktuell? Nee, aktuell nix. Nee. Sollen wir dir Vorschläge schicken, was du vielleicht machen könntest? Asterix und Obelix. Nein, mein Leben ist... Also ich finde, Marek, du hast genug für nächste Woche, du hast eine Aufgabe. Du musst gucken, dass Asterix und Obelix und zwei Weißkopfadler in dein Team joinen. Und dann musst du die Welt retten. Ich empfehle Craigslist. Ja, ich gebe das als Kommission auf bei Krakel Comics. Was? Zeichne mir Asterix und Obelix auf zwei Weißkopfadlern. Vielleicht können wir dann nächste Woche sehen, wie das denn aussieht. Das ist dann der neue Knackpunkt-Header. Und Sven, bist du denn noch da? Du bist ich bin da, ja. Ich überlege gerade nur, ob ich das ankündigen soll. Nein, ich bin lieber noch still, was das Thema angeht. Du willst nichts sagen. Nee, ich lasse das Thema. Nee, das ist ja auch immer noch illegal. Ja, ist ja immer noch nicht gesellschaftlich akzeptiert. E-Mails an christian@knackpunkt.net und an sven@knackpunkt.net und ich weiß nicht, wie viele Leute da mittlerweile noch eine E-Mail-Anbindung haben, aber an den Rest eventuell angelo@knackpunkt.net. Ja, sonst knackpunkt.net natürlich kommen oder @der_knackpunkt bei Twitter sind wir auch irgendwie zu finden ab und an. YouTube haben wir Knackpunkt Gaming, weil wir dachten, wir würden mehr Kram mit Gaming machen, aber es kommt auch noch, ich bin noch in Projekten. Neues Projekt ist in Arbeit. Ja. Das braucht halt ein bisschen. Bei allen möglichen Medien, auch iTunes könnt ihr uns finden. Hey, versucht doch mal einen Kommentar oder so zu schreiben, das wäre echt nett von euch. Oh, geht das schon los? Jetzt betteln wir schon um Kommentare. Nein. Weißt du, wie teuer Domains sind? Fickt euch. Herr Boll, ich möchte diesen Moment nutzen. Ein offener Brief an Herrn Boll. Wenn Sie... wenn Sie mitmachen möchten beim Knackpunkt, Sie sind vorhin höflichst aufgefordert worden, dann schreiben Sie doch in die Kommentarsektion dieser Folge, und zwar Hashtag fick dich Uwe Boll. Schreibt Uwe Boll. Damit nein, haben nein. Dann Ihre Bestätigung. Unser richtiges Hashtag ist ja, Hashtag kommt zum Knackpunkt, also abgekürzt. Also abgekürzt. KZ-Knackpunkt. Alter. Oh. Heute mit sind wir Leute. Wieder tolerant heute? Sind wir wieder werden tolerant. Noch verklagt wegen ja. der Scheiße. Hashtag nicht nur aber. Vom Staat, sondern auch ja, noch von da, Uwe Boll. Dann sollten wir uns vielleicht schnell verpissen. Also, du wirst ja, also nächste Woche von wieder ein. Internet von Uwe Boll verklagt werden. Schaltet nächste Woche wieder ein. So, Knackpunkt und sonst was. Nur echt mit dem roten Mikro. Ciao. Ciao.